Telekom Fernsprecher Cottbusserdamm 77 an Radio Apure. In dieser Fernsprecherkabine gehört zur unmittelbaren Ausrüstung ein Stück Kastanienschale sowie eine wahrscheinlich dazugehörende Kastanie, die sehr schön braun glänzt, sowie ein grünes, pillenartiges Etwas, das hier auf dem Fußboden liegt. Und ja, es könnte sich hier entweder um ein Arzneimittel oder aber um eine Art Pfefferminzbonbon handeln. Ansonsten hier in der Fernsprechkabine Cottbusserdamm 77 keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.